good. Turn off. Meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer, meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer. Teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer, meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer. Ich lauf durch die Mall und was ich kaufe ist teuer, denn der Jüngling ist am Ballen, so wie Manuel Neuer. Ich kauf mir Louis-Taschen, kaufe MCM-Bags. Du kommst in die Schule nur mit deinem H&M-Dreck. Ich mach dein Mädel klar, denn du trägst nur C und A. Ich lauf in die Klasse und ich töte deinen Lehrer, bra. Alles ist mir scheißegal, ich will nur Klamotten shoppen, Klamotten rocken. Dich mit Bullets groß wie Artischocken schocken. Dich in eine Ecke locken und dann einfach abdrücken. Du musst an mich abdrücken, Louis Bag. Ich hab Rückenkrücken, helfen dir nicht weiter. Mein Dick lang wie ne Leiter, bau die Joints so ähnlich, als wäre ich ein Bauarbeiter. Ferragamo und der neue Hermes Belt, Expensive Givenchy, Armani, das ist alles, was ich kenn, Bitch. Der Gangster, Swagger, Player, Boss, Musso, Saft, Juice, Ling. Ich bin relevant, auch wenn ich nicht in der Juice bin. Meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer, meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, meine T-Shirts sind teuer, meine Jeans sind teuer, meine Sneakers sind teuer, meine Hoodies sind teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer, teuer.